Lass meine Tochter in Ruhe, sie ist anders. Sie ist nicht so wie du, du Psychologe. Oh, lass meine Tochter in Ruhe, sie will frei sein. Denn sie ist nicht so wie du. Oh ja, ich weiß, ich war viel zu lange fort. Doch ändern kann ich das jetzt nicht. Seh nur vor mir noch das Licht. Deine Mutter habe ich ganz schön oft belogen, habe mich für die Gesellschaft ganz schön oft verbogen. Das tut mir leid.